Kundgabe 1003. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.07.1939. Mahnung zu Selbstbeherrschung. Sanftmut, Friedfertigkeit. Lernet euch bezähmen und sanftmütig, geduldig und friedfertig werden. Denn es ist euch die Erdenzeit zur Probezeit gegeben worden, auf dass ihr während dieser ausreifen sollet und euch bilden und formen, eurer Seele zum Nutzen. Ihr werdet kaum eure Erdenaufgabe erfüllen können, wenn ihr dieses nicht als erstes anstrebet. Denn aller Nachteil erwächst eurer Seele aus der Unbeherrschtheit eurer selbst. Und so vernehmet, was der Herr selbst euch kundgibt. Ihr, meine Kinder auf Erden, müsstet euch befleißigen, einander in Liebe zu begegnen. Ihr habet euch diesen Aufenthalt gewählt auf Erden in Erkenntnis dessen, was euch mangelt. Ihr habt der Gelegenheiten viele, die Schwächen und Fehler zu bekämpfen, doch ihr müsstet auch guten Willens sein, von den euch gebotenen Möglichkeiten Gebrauch zu machen und in ständiger Selbstbezwingung zu erstarken und eure Fehler zu besiegen. Denket ihr, meine Kindlein, mit welcher Geduld ich eure Schwächen immer und immer wieder übersehen muss und wie meine Liebe zu euch doch nicht nachlässt. Bedenket, wie viel mehr ich Ursache hätte, ungeduldig zu werden und wie ich doch in äußerster Langmut und Barmherzigkeit meine Kinder wieder an das Herz nehme und ihnen liebend verzeihe, so sie gefehlt haben. Bedenket, dass mein Wandel auf Erden ein Übermaß von Geduld erforderte der sündigen Menschheit gegenüber, die meine Liebe doch nicht erkannte und alles, was ich Gutes an ihr tat, mit Undank belohnte und mich zuletzt so unsagbar leiden ließ. Wie sehr hat man mich gedemütigt und alle Qualen ersonnen, und mich ohne jede Schuld dem Kreuzestod überliefert. Und ich nahm selbst dieses bitterste Unrecht geduldig auf meine Schultern und entzog mein Erbarmen dennoch nicht denen, die mir Leid antaten. Ich bat den Vater im Himmel um Vergebung ihrer Sünden und wandte mich nicht von der Menschheit ab, sondern suchte sie durch Geduld und Liebe zu gewinnen und ihnen dadurch Erlösung zu bringen. Und deshalb sollet auch ihr auf Erden euch in der Tugend der Selbstüberwindung üben. Ihr sollt einer für den anderen leben und nur immer bemüht sein, euch gegenseitig das Leid zu lindern, auf das ihr vollkommen werdet und die Erdenzeit nicht vergeblich gelebt habt. Und alle eure Sorgen und Schmerzen opfert mir auf. Und ihr werdet sanft werden wie die Tauben und in aller Geduld und Liebe euch gegenseitig verständigen. Und innerer Frieden wird in eure Herzen einziehen. Und ich will euch beistehen, so ihr in Gefahr schwebt, euch zu verlieren. Amen.